And good morning. Und guten Morgen. So what are other signs or symptoms that you actually have an orphan mentality with which you approach God? Also was gibt es denn noch für Anzeichen oder Symptome, die zeigen, dass man eine Waisenmentalität hat, in der man sich Gott nähert? You don't feel secure about your future. Du fühlst dich nicht sicher, wenn du an deine Zukunft denkst. You know, you never quite know, will you be safe in the future? Du weißt nie genau, ob die Zukunft sicher sein wird. See, that's how orphans are. Seht, so sind Waisen. So we worked with orphans in our orphanage. Wir arbeiten mit Waisen in unserem Waisenhaus. And some of them actually lived on the street. Und einige von ihnen lebten auch auf der Straße. So now they have an attitude that I need to hoard everything because I'm not sure if I still have enough tomorrow. Sie haben dann eine Haltung, in der sie alles zu horten versuchen, da sie ja nicht wissen, ob sie morgen auch noch etwas bekommen. If you have this insecurity regarding your future, you probably have an orphan mentality. Und wenn du diese Unsicherheit hinsichtlich deiner Zukunft hast, dann hast du wahrscheinlich eine Waisenmentalität. Enjoy today. Genieß das heute. Live today. Lebe im Heute. Be happy today. Sei heute glücklich. Why do you have to worry about tomorrow? Warum machst du dir Sorgen über morgen? Because orphan spirit people are never secure about the future. Aber Menschen mit einem weisen Geist sind sich nie sicher hinsichtlich der Zukunft. Listen, in your father's house the table is always full. Hör zu, im Haus deines Vaters ist der Tisch immer gedeckt. You have to take the food and stuff it in your pockets to make sure you have some tomorrow. Du musst nicht das Essen nehmen und es in deine Taschen stecken, damit du sicher gehen kannst, morgen auch noch etwas zu haben. He's always taking good care of you. Er wird sich immer um dich kümmern. Another symptom that you have an orphan spirit is this. Ein weiteres Anzeichen, dass du einen Waisengeist hast, ist folgendes. Always conscious of your failure. Du bist dir ständig deine Fehlschläge und Versagen you bewusst. Live in this constant condemnation. Du lebst in ständiger Verdammnis. Do you remember 20, verse 21, what the son said? Erinnere dich, was der Sohn im Vers 21 sagte. He didn't only say that he was no longer worthy to be the son. Er sagte nicht nur, dass er es nicht mehr wert sein, sein Sohn zu sein. He said, Father, I've sinned against you and against heaven. Sondern er sagte auch, Vater, ich habe gegen dich gesündigt und gegen den Himmel. Completely overwhelmed with his own failure, with his own sinfulness. Also er war komplett überwältigt von seinen eigenen Fehlschlägen, Versagen und seiner Sündhaftigkeit. I have a question for you. Ich habe eine Frage an dich. What do you have more faith in? Woran glaubst du mehr? Your own failure or the Father's love who completely forgives you all of your failures? An deine eigene Unzulänglichkeit und Versagen oder an die Liebe deines Vaters, der dir all deine Fehlschläge vergibt? Failure-focused people, sin-focused people, people always conscious of their mistakes. Also sie Menschen, die sich ständig auf ihre Fehlschläge und Sündhaftigkeit fokussieren oder sich immer ihrer Fehler bewusst sind. It's a sign that you relate to God with an orphan spirit. Wenn du so bist, dann ist es ein Zeichen, dass du Gott mit deiner weisen Mentalität begegnest. Worthy, not worthy, not worthy. Ich bin nicht würdig, ich bin nicht würdig, ich bin nicht würdig. Aber er ist würdig und schau, was er gemacht hat. Well, of course God's got a blessing because look how much he does for the Lord. Aber natürlich wird ihn Gott segnen. Schau einfach, wie viel er für den Herrn tut. Sure, his prayers are going to be answered because look how much he gives. Natürlich werden seine Gebete beantwortet sein. Schau, wie viel er gibt. But mine? Aber ich? Got nothing but failure. Ich habe nichts als Versagen. I messed up here, I messed up there, I messed up everywhere. Ich habe hier versagt, ich habe da versagt, ich habe überall versagt. You cannot enter the presence of God, your Father, with boldness if you have constant consciousness of your failures. Du kannst nicht freimütig in die Gegenwart Gottes eintreten, wenn du dauernd im Sündbewusstsein lebst. And yet the Bible tells us that we should come with boldness. Aber die Bibel sagt uns, dass wir mit Freimütigkeit kommen sollen. If this is your problem, wenn das dein Problem ist, encourage you to meditate in Hebrews 4, 14 to 16. So ermutige ich dich, über Hebräer 4, 14 bis 16 zu meditieren. It's telling us how we're supposed to come before the throne of God. Dort steht geschrieben, wie wir zum Thron Gottes kommen sollen. It's telling us that Jesus is a great high priest who understands our weaknesses. Und es sagt uns, dass Jesus unser hoher Priester ist, der unsere ganze Schwachheit versteht. But you know what it also says? Aber weißt du, was dort auch noch steht? It says that we should come with boldness to the throne of grace to obtain mercy in time of need. Es steht dort, dass wir mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade kommen sollen, damit wir Gnade und Barmherzigkeit finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ich habe eine Frage. When do you need mercy? Wann brauchst du Gnade? When you screwed up. Wenn du es verbockt hast. Don't screw up. You don't need mercy. Justice is just fine. Wenn du es nicht verbockt hast, brauchst du keine Gnade. Dann ist ja alles gut. But the Bible specifically says, with boldness shall we come to receive mercy in the time of need. Aber die Bibel sagt ausdrücklich, dass wir freimütig zum Thron Gottes kommen sollen, um Gnade zu empfangen zur rechtzeitigen Hilfe. Nobody with an orphan mentality can come boldly to God. Niemand, der eine Waisenmentalität hat, kann freimütig zu Gott kommen. So reject. Also leg das ab. Bible wants you to come boldly. Die Bibel möchte, dass du freimütig zum Throne Gottes Now, kommst. Now tomorrow we're going to talk about the third mentality with which to approach God the Father. Morgen werden wir über die dritte Mentalität reden, in der man dem Vater begegnen kann. I will see you. Also wir sehen uns morgen.